Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Teil 3, 297 an Schiller. Schon durch Humboldt habe ich vernommen, daß ihr Ernst wieder außer Gefahr sei und mich im Stillen darüber gefreut. Nun wünsche ich Ihnen herzlich zu dessen Genesung Glück. Das Oratorium ist gestern recht gut aufgeführt worden, und ich habe manche Betrachtung über historische Kunst machen können. Es ist recht schade, dass wir dergleichen Erfahrungen nicht gemeinschaftlich erleben, denn wir würden uns doch viel geschwinder in dem einen, was Not ist, bestärken. Montags gehen die vier ersten Musen ab, indes ich mich mit den fünf letztern fleißig beschäftige und nun besonders die prosodischen Bemerkungen Freund Humboldts benutze. Zugleich habe ich noch immer die Kinder Israel in der Wüste begleitet und kann bei ihren Grundsätzen hoffen, dass dereinst mein Versuch über Moses Gnade vor ihren Augen finden soll. Meine kritisch-historisch-poetische Arbeit geht davon aus, dass die vorhandenen Bücher sich selbst widersprechen und sich selbst verraten, und der ganze Spaß, den ich mir mache, läuft da hinaus, das menschlich Wahrscheinliche von dem absichtlich und bloß Imaginierten zu sondern und doch für meine Meinung überall Belege aufzufinden. Alle Hypothesen dieser Art bestechen bloß durch das Natürliche des Gedankens und durch die Mannigfaltigkeit der Phänomene, auf die er sich gründet. Es ist mir recht wohl, wieder einmal etwas auf kurze Zeit zu haben, bei dem ich mit Interesse im eigentlichen Sinne spielen kann. Die Poesie, wie wir sie seit einiger Zeit treiben, ist eine gar zu ernsthafte Beschäftigung. Leben Sie recht wohl und erfreuen sich der schönen Jahreszeit. Weimar, den 15. April 1797. Geht.